Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind im öffentlichen Besitz. Für mehr Informationen und zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Der Vogelgriff. Es war einmal ein König, der er regiert hat, und wie er geheissen hat, weiss ich nicht mehr. Der hat keinen Sohn gehabt, nur eine einzige Tochter. Die war immer krank gewesen und kein Doktor konnte sie heilen. Da ist dem König prophezeit worden, seine Tochter könne sich auch Äpfel gesund essen. Da lässt er durch sein ganzes Land bekannt machen, wer seiner Tochter Äpfel bringe, dass sie sich gesund dressen können, der müsse sie zur Frau haben und König werden. Das hat auch ein Bauer vernommen, der hat 3 Söhne gehabt. Da sagt er zum Ältesten: Gang aufs Garten rauf, nimm eine Kratte voll von diesen schönen Äpfeln mit roten Backen und träg sie am Hof. Vielleicht kann sie Königstochter gesund reissen und dann darfst du sie heiraten und wirst König. Der Kerli hat so gemacht und den Weg unter die Füße genommen. Als er eine Zeit lang gegangen ist, begegnet er einem kleinen, eisigen Mannli. Das fragt ihn, was er da in dem Kratten hat. Da sagt der Uli, denn so hat er geheissen: Fröschbein! Das Mannli sagt drauf: Gut, es soll sein und bleiben, und ist weitergegangen. Endlich kommt der Uli für das Schloss und lässt sie anmelden. Er hat Äpfel, die die Tochter gesund machen, wenn er sie davon isst. Endlich kommt der Uli vor das Schloss und lässt sich anmelden. Er hat Äpfel, die die Tochter gesund machen, wenn sie davon essen tun. Das hat der König gruselig gefreut und er lässt den Uli vor sich kommen. Aber oh heie, wo er aufdeckt, so hat er anstatt Äpfel Frösche bei ihm in dem Kratten, wo noch gezabelt haben. Drob ist der König böse geworden und lässt ihn zum Haus ausjagen. Wo er heimkommt, ist, erzählt er dem Etti, wie es ihm gegangen ist. Da schickt der Etti den Noels Sohn, der Sammy geheissen hat. Aber dem ist es ganz gleich gegangen wie dem Uli. Es ist ihm halt auch ein kleines, eisiges Mantel begegnet. Und das hat ihn gefragt, was er da in seinem Kratten hat. Der Sammy hat gesagt: Herdöpfel. Und das eisige Mantel sagt: Gut, es soll sein und bleiben. Wo er da auf das Königsschloss gekommen ist und gesagt hat, er hätte Äpfel, an denen sich die Königstochter gesund essen können, so haben sie ihn nicht reinlassen wollen und haben gesagt, es sei schon einer da gewesen und der hätte sie zum Narren gehalten. Der Sammy hat aber angehalten, er hätte gewiss Äpfel und sie sollen ihn nur reinlassen. Endlich haben sie ihm geglaubt und führen ihn vor den König. Wo er seinen Kratten aufdeckt, so hat er halt Herdöpfel. Das hat der König gar schrecklich erzürnt, so dass er Sammy aus dem Haus hat peitschen lassen. Als er heimgekommen ist, so hat er gesagt, wie es ihm gegangen ist. Da kommt der jüngste Bub, dem haben sie nur den dummen Hans gesagt, und fragt den Etti, ob er auch mit Äpfel gehen darf. Ja, sagt Etti, du wärst der rechte Kerl dazu. Wenn die Gescheiden nichts ausrichten, was willst denn du ausrichten? Der Bub hat aber nicht nachgelassen. Jawohl, Etti, ich will auch gehen. Gang mir doch weg, du dumme Kerli. Du musst warten, bis du gescheiter wirst, sagt er auf den Etti und kehrt den Rücken. Der Hans aber zupft ihn hinten am Kittel. Jawohl, Etti, ich will auch gehen. Nur meinetwegen, so gang, dann wirst du wohl wieder rumkommen, gibt der Etti zur Antwort im niedigen Ton. Der Bub hat sich aber gruselig gefreut und ist aufgeumpft. Ja, tu nicht wie ein Narr, du wirst von einem Tag zum anderen noch dümmer, sagt der Etti wieder. Das hat dem Hans aber nicht gemacht und er hat sich mit seiner Freude nicht stören. Weil es aber gleich Nacht war, so hat er gedacht, will er warten bis am Morgen. Er möchte heute doch nicht mehr bis zum Hof kommen. Die Nacht im Bett hat er nicht können schlafen und wenn er auch ein bisschen eingeschlummert ist, so hat er geträumt von schönen Jungfern, von Schlössern, Gold, Silber und allerhand dieser Sachen mehr. Am Morgen früh darauf macht er sich auf den Weg und gleich verkommt ihm ein kleines, munziges Mandel mit einem eisigen Kleidli und fragt, was er da in dem Kratten hat. Der Hans gibt ihm zur Antwort, er hat Äpfel, an denen die Königstochter sich gesund essen können. Gut, sagt das Mandel, es sollen solche sein und bleiben. Aber am Hof haben sie den Hans partout nicht reinlassen, denn es seien schon 2 da gewesen und haben gesagt, sie bringen Äpfel. Und da hat der eine Froschbein und der andere Herdöpfel gehabt. Der Hans hat aber gar Grüßli angehalten. Er hat gewiss keine Frösche bei, sondern von den schönsten Äpfeln, die im ganzen Königreich wachsen. Wo er dann so ordentlich geredet hat, so denken die Türhüter, der könnte nicht lügen und laden ihn rein. Und sie haben auch recht gehabt. Denn wo der Hans in Kraten vor dem König abdeckt, so sind goldgelbe Äpfel vorgekommen. Der König hat sich gefreut und lässt gleich die Tochter davor bringen und wartet jetzt in banger Erwartung, bis man ihm den Bericht bringt, was sie für Wirkung haben. Aber nicht lange Zeit vergeht, so bringt ihm jemand Bericht. Aber was meint er, wer ist das gsi? Die Tochter selber ist es gsi. Sobald sie von diesen Äpfeln gegessen hat, ist sie gesund aus dem Bett gesprungen. Wie der König Freude hatte, kann man nicht beschreiben. Aber jetzt hat der Tochter am Hans nicht zur Frau gehen und sagt, er müsse noch zuerst eine Weidling machen, wo auf dem trockenen Land weidlicher gehe als im Wasser. Der Hans nimmt die Bedingung an und geht heim und erzählt, wie es ihm gegangen sei. Da schickt der Eti den Uli ins Holz, um eine solche Weidling zu machen. Er hat fließlich gewerkt und dazu gepfiffen. Zum Mittag, wo die Sonne am höchsten gestanden ist, kommt ein kleines, eisiges Mäntli und fragt, was er da mache. Der Ueli gibt ihm zur Antwort. Chille, das eisige Mäntli sagt, gut, das soll sein und auch so bleiben. Zabend meint der Ueli, er hat jetzt Weidli gemacht, aber wo er hat einsitzen wollte, das sind alles Chille gewesen. Der andere Tag geht der Semi in den Wald. Aber es ist ihm ganz gleich gegangen wie im Ueli. Am dritten Tag geht der dumme Hans. Er schafft recht fleissig, dass es im ganzen Wald tönt von seinen kräftigen Schlägen. Dazu singt er und pfeift recht lustig. Da kommt wieder das Kleimandli zum Mittag, wo es am heissesten war, und fragt, was er da macht. Ein Weidling, wo auf dem trockenen Land weidlicher geht als auf dem Wasser. Und wenn er damit fertig sei, so kommt die Königstochter zur Frau über. Gut, sagt das Mandli, es soll so eine gehen und bleiben. Zartig, wo die Sonne aber zu Gold gegangen ist, ist der Hans auch fertig gewesen mit seinem Weidling und Schiff und Geschirr. Er sitzt ein, rudert der Residenz zu. Der Weidling ist aber so geschwind gegangen wie der Wind. Der König hat von weitem gesehen, will aber im Hans seine Tochter noch nicht gehen und sagt, er müsse zuerst noch 100 Hasen hüten. Vom Morgen früh bis zum Abend spät. Und wenn ihm einer fortkommt, so kommen die Tochter nicht über. Der Hans ist das zufrieden gewesen und gleich am anderen Tag geht er mit seiner Herde auf die Weide und passt auf, dass ihm keiner davon läuft. Nicht mehr Stunde ist vergangen, so kommt der Magd vom Schloss und sagt zum Hans, er soll ihr geschwinden Has geben, sie hebet Visiten überkommen. Der Hans hat aber wohl gemerkt, wo das raus will und sagt, er gebe keine, der König könnte den morgen seiner Visite mit Hasenpfeffer aufwarten. Die Magd hat aber nicht gehen und am Ende fängt sie an zu resignieren. Da sagt der Hans, wenn die Königstochter selber kommt, so will er ihr ein Has geben. Das hat die Magd im Schloss gesagt und die Tochter ist selber gegangen. Unterdessen ist aber zum Hans das kleine, eisige Mäntli wiedergekommen und fragt, was er da tue. Hä, da muss er 100 Hasen hüten, dass ihm keiner davonlaufe. Und dann darf er Königstochter heiraten und werde König. Gut, sagt das Mäntli, da ist ein Pfeifli, und wenn der eine fortläuft, so pfeif nur, dann kommt er wieder um. Wo der Tochter gekommen ist, so gibt er der Hans ein Has ins Fürtüchli. Aber wo sie etwa 100 Schritt weit war, so pfeift der Hans, und der Has springt er aus dem Schäubeli raus, und was gisch was hast, wieder zu der Herd. Wo es oben war, so pfeift der Hasenhirt nochmal und schaut, ob alle da sind und treibt sie doch zum Schloss. Der König hat sie verwundert, wie auch der Hans im Stand war, 100 Hasen zu hüten, dass ihm kein davon gelaufen ist. Er will ihm aber die Tochter einen Weg noch nicht geben und sagt, er müsse ihm noch eine Feder aus Vogelgrießstiel bringen. Der Hans macht sich gerade auf den Weg und marschiert recht handlich vorwärts. So kommt er zu einem Schloss, da fragt er um ein Nachtlager. Denn selbes Mal hat er noch kein Wirtshäuser gesehen. Da sagt ihm der Herr vom Schloss mit vieler Freude zu und fragt ihn, wo er hin will. Der Hans gibt darauf zur Antwort. Zum Vogelgrief. So, zum Vogelgrief. Man sagt ihm, er wüsste alles und ich habe einen Schlüssel zu einer eisigen Geldkiste verloren. Er könnte doch so gut sein und ihn fragen, wo er sei. Ja sicher, sagt der Hans, das will ich schon tun. Am Morgen früh ist er da weitergegangen und kommt unterwegs zu einem anderen Schloss, in dem er wieder über Nacht bleibt. Wo die Leute draussen vernommen haben, dass er zum Vogel Griff will, so sagen sie, es sei im Haus eine Tochter krank. Und sie habe schon alle Mittel gebraucht, aber es will keins anschlagen. Er soll doch so gut sein und den Vogel Griff fragen, was die Tochter wieder gesund machen können. Der Hans sagt, das will er gern tun und geht weiter. Da kommt er zu einem Wasser und anstatt einer Fähre war ein grosser Mann da gewesen. Der hat alle Leute müssen übertragen. Der Mann hat den Hans gefragt, wo seine Reise hingehen. Zum Vogel Griff, sagt der Hans. Nur wenn er zu dem kommt, sagt der Mann, so frage ich ihn auch, warum ich alle Leute über das Wasser muss tragen. Da sagt der Hans, ja, mein Gott, ja, ich will das schon tun. Der Mann hat ihn drauf auf die Achsel genommen und übertragen. Endlich kommt da der Hans zum Haus vom Vogel Griff. Aber da war nur die Frau daheim und der Vogel Griff selber nicht. Da fragt die Frau, was er will. Da hat er der Hans alles erzählt, dass er Federn sollte aus Vogelgriffs Stil und dann hebe sie in einem Schloss den Schlüssel zu einer Geldkiste verloren. Und er sollte den Vogelgriff fragen, wo der Schlüssel sei. Dann sei in einem anderen Schloss eine Tochter krank und er sollte wissen, was die Tochter gesund machen könnte. Dann sei nicht weit davon ein Wasser und ein Mann dabei, der die Leute müssen übertragen. Und er möchte auch gern wissen, warum der Mann alle Leute müssen übertragen. Da sagt die Frau, ja schaut, mein guter Freund, es kann kein Christ mit dem Vogelgriff reden. Er frisst sie alle. Aber wenn er will, so könnte er unter sein Bett unten liegen. Und Nacht, wenn er recht fest schläft, so könnte er den auflangen und einem Federn aus dem Stiel reissen. Und wegen diesen Sachen, die er wissen sollte, will ich ihn selber fragen. Der Hans war mit dem zufrieden und liegt unter das Bett unter. So bekommt der Vogelgriff heim. Und wenn er in die Stube kommt, so sagt er, Frau, ich möchte einen Christ. Ja, sagt die Frau, es war heute einer da gewesen, aber er ist wieder fort. Und mit dem hat der Vogelgriff nicht mehr gesagt. Mitten in der Nacht, wo der Vogelgriff recht geschnachelt hat, so langt der Hans auf und reißt ihm ein Federn aus dem Stiel. Da ist der Vogelgriff plötzlich aufgejuckt und sagt, Frau, ich möchte einen Christ und siehst mal, sag mir jemand am Stiel zehrt. Da sagt die Frau, der hast gewiss geträumt und ich hatte ja schon heute gesagt, es ist ein Christ da gewesen, aber er ist wieder fort. Der hat mir allerhand Sachen erzählt. Sie haben in einem Schloss den Schlüssel zu einer Geldkiste verloren und können die nicht mehr finden. Oh, die Narre, sagt der Vogelgriff. Der Schlüssel liegt im Holzhaus hinter der Tür unter einer Holzbeig. Und dann hat er auch gesagt, in einem Schloss sei eine Tochter krank und sie wissen kein Mittel, um sie gesund zu machen. Oh, die Narre, sagt der Vogelgriff. Unter einer Kellerstege hat der Krat ein Nest gemacht von ihrer Haar. Und wenn sie die Haar wieder hat, so wäre sie gesund. Und dann hat er auch noch gesagt, sie gab einen Ort das Wasser und einen Mann dabei, den wir es alle Leute übertragen. Oh, der Narr, sagt der Vogelgriff, der hat ja nur einmal einen mit dreistellen, so müsste er den keinen mehr übertragen. Am Morgen früh ist der Vogelgriff aufgestanden und ist fortgegangen. Da kommt der Hans unter dem Bett führen und hat eine schöne Feder gehabt. Auch hat er gehört, was der Vogelgriff gesagt hat wegen dem Schlüssel und der Tochter und dem Mann. Die Frau vom Vogelgriff hat ihm da alles nochmal erzählt, dass er nichts vergesse und dann ist er wieder heim zugegangen. Zuerst kommt er zum Mann im Wasser. Der fragt ihn gleich, was der Vogelgriff gesagt hat. Da sagt der Hans, er soll ihn zuerst übertragen. Er will es ihm dann sagen. Da trägt ihn der Mann über. Wo er dann war, so sagt er dem Hans, er soll nur einen mit dreistellen. Er müsse dann keinen mehr übertragen. Da hat sich der Mann gruselig gefreut und sagt zum Hans, er will ihn zum Dank nochmal umtragen. Da sagt der Hans, nein, er will ihm die Mühe ersparen und er sei sonst mit ihm zufrieden und ist weitergegangen. Da kommt er zu dem Schloss, wo die Tochter krank war. Die nimmt ihn da auf die Achsel, denn sie hat nicht mehr laufen und dreht sie Kellersteigen ab und nimmt das Kratennest unter dem untersten Tritt führen und gibt es der Tochter in die Hand. Und die springt ihm ab der Achsel ab und fährt ihm die Steigen auf und ist ganz gesund gewesen. Jetzt haben der Vater und Mutter grüßli Freude gehabt und haben dem Hans Geschenk gemacht von Gold und Silber. Und was er nur wollte, das haben sie ihm gegeben. Wo da der Hans ins andere Schloss gekommen ist er gleich ins Holzhaus gegangen und hat hinter der Tür unter der Holzbeit den Schlüssel richtig gefunden und hat ihn dort dem Herr gebracht. Der hat sich auch nicht wenig gefreut und hat dem Hans zur Belohnung viel von dem Gold gegeben, wo in dieser Kiste war. Und sonst noch allerhand von Sachen, Kühe und Schafe und Geissen. Wo der Hans mit all diesen Sachen zum König gekommen ist, mit dem Geld und dem Gold und Silber und diesen Kühe, Schafe und Geissen, so fragt ihn der König, wo er auch das alles bekommen hat. Da sagt der Hans, der Vogel Greif, gebe ihm so viel man will. Da denkt der König, er könnte das auch brauchen und macht sich auch auf den Weg zum Vogelgreif. Aber wo er zu dem Wasser gekommen ist, so war er halt der Erste gewesen, der seit dem Hans gekommen ist. Und der Mann stellt ihn zmitzt ab und geht fort. Und der König ist vertrunken. Der Hans hat Tochter geheiratet und ist König geworden. Ende von Der Vogelgreif.